WDR 3. Bühne Radio. Meine Damen und Herren, gestern ging in Köln ein umfangreiches Festival zur isländischen Kulturlandschaft zu Ende. Das Island Bilder Festival 2005, das WDR 3 und WDR 5 als Partner mit dem gemeinsamen Programmschwerpunkt Feuer und Eis begleiteten. In diesem Rahmen hören Sie heute Christentum am Gletscher von Haldor Laxness, dem bislang einzigen Literatur-Nobelpreisträger der Insel im äußersten Nordwesten Europas. Die Übersetzung ist von Franz Seewald, die Regie hat Heinz-Dieter Köhler. Tja, eine Tasse Kaffee kann ich Ihnen leider nicht anbieten, meine Frau ist nicht zu Hause. Oh, bitte. Also selbst Bischofsfrauen halten es abends nicht mehr zu Hause aus. Auch ein Zeichen der allgemeinen Auflösung. Aber wie wär's denn mit einer kleinen Prise, hm? Ja, vielen Dank, ich muss davon niesen. Na, dann gibt's denn sowas? Also billiger geht's wirklich nicht. Zu meiner Zeit haben alle jungen Theologen geschnupft. Ach, ich, Theologe? Nicht der Rede wert, kaum mir erst der Name. Aber mein Lieber, Sie sind ja wohl ein durchaus tüchtiger junger Mann. Ich beobachte Sie schon seit dem vorigen Jahr, als Sie hier für uns das Protokoll über die Synode abfassten. Baräumeisterwerke. Wie Sie das ganze Geschwätz dieser alten Knaben Wort für Wort mitbekamen. Wir haben hier noch nie einen Theologen gehabt, der mit so einem Lautschreiber umgehen konnte oder wie heißt das noch? Man nennt es sonst Tonband. Lautschreiber wäre eigentlich besser. Ja, ja. Dieser ganze Grammophonismus heutzutage, du lieber Gott. Verstehen Sie etwa auch was vom Fernsehen? Also, das ist wirklich keine besondere Leistung, irgendwas auf das Band zu nehmen. Nein? Ich habe etwas Übung darin bekommen, als ich beim Rundfunk beschäftigt war, als Aushilfskraft. Mit Fernsehen habe ich mich allerdings noch nicht befasst. Das macht nichts. Tonband genügt auch. Also, dass man heute sowas lernen kann. Wissen Sie was, Sie müssten ordiniert werden. Aber Sie wollen sich vielleicht gar nicht ordinieren lassen. Also, darüber habe ich noch gar nicht so richtig nachgedacht. Sie sollten aber darüber nachdenken. Und dann sollten Sie sich nach einer Frau umsehen. So war es bei mir auch. Aber zur Sache. Ich habe vor, jemand in besonderer Mission auf Reisen zu schicken. Und wenn das klappt, dann sollten Sie später auch eine gute Pfarrstelle bekommen. Allerdings eine Frau müssen Sie selbst ausfindig machen. Also jetzt, was halten Sie davon, wenn Sie sich und zwar schon ganz bald nach unserer großen Halbinsel im Westen da oben aufmachen würden? Das heißt also in die Gegend am Schneefelsgletscher und da am Fuß dieses weltberühmten Berges eine Untersuchung durchführen. Übrigens die größte seit den Tagen dieses Franzosen Jules Verne. Sie kennen doch seine Reise zum Mittelpunkt der Erde. Ja, natürlich. Ja, ich zahle übrigens wie bei Festangestellten. Oh, bitte verlangen Sie von mir keine Heldentaten, dazu fehlt mir wirklich das Zeug. Übrigens habe ich auch noch nie gehört, dass solche Taten nach Tarif bezahlt würden. Wenn ich allerdings vielleicht nur ein Schreiben oder dergleichen in die Pfarre da oben befördern soll, Herr Bischof, das würde ich ja wohl schaffen. Also Ihre Aufgabe bestände darin, den dortigen Pastor, Herrn John Primus, aufzusuchen und ihm zu bestellen, er möge Ihnen gestatten, sich dort in meinem Auftrag, sagen wir, 3 Tage aufzuhalten. Es gibt da oben nämlich so einiges zu untersuchen. Tja, was soll denn da untersucht werden, mit Verlaub? Untersucht werden muss, wie es am Gletscher um das Christentum steht. Und wie soll ich das anstellen? Ich bin ein Mann ohne jede Erfahrung. Woran mir in erster Linie liegt, ich bin nämlich auch so etwas wie stellvertretender Hauptsachbearbeiter im Kirchenministerium, das sind folgende Fragen. Ja. Warum lässt Pastor John die Kirche nicht reparieren? Und weshalb hält er keinen Gottesdienst? Weshalb tauft er die Kinder nicht? Weshalb beerdigt er keine Toten? Weshalb hat er seit 10, 20 Jahren sein Gehalt nicht abgeholt? Ist da vielleicht, was dazu passen würde, ein besserer Christ als wir übrigen? Und was sagt die Gemeinde zu alledem? Also bei 3 Visitationen habe ich dem Alten natürlich längst aufgetragen, all diese Dinge in Ordnung zu bringen. Und meine Behörde hat ihm bisher schon an die 50 Briefe geschrieben. Natürlich nie eine Antwort. Vor mehr als einem Jahr habe ich auch an den Mann geschrieben, der da wohl den Vorsitz im Kirchenvorstand hat. Leider habe ich vergessen, wie er heißt. Ich glaube, es könnte nicht schaden, auf den auch ein Auge zu werfen. Ja, und dann soll Pastor John, wie man hört, einigen Anglern, dazu noch Ausländern, gestattet haben, sich da oben ein unmögliches Gebilde von einer Bude zusammenzuschustern, und zwar unmittelbar in der Kirche. Sagen Sie ihm von mir, dass er das sofort abreißen lässt. Ja, und außerdem muss er sich scheiden lassen. Ach. Ja, wie ich gehört habe, hat er vor mehr als 30 Jahren geheiratet, also schon lange vor meiner Amtszeit, hat aber noch immer nicht seine Scheidung getrieben, obwohl die Ehe vermutlich nie vollzogen wurde. Tja, und neuerdings, da gibt es nun leider auch haarsträubende Gerüchte, wonach mit seiner Erlaubnis eine Leiche auf den Gletscher geschafft worden sein soll. Was? Ja, was ist das für eine Leiche? Also kümmern Sie sich bitte darum. Ja, aber was habe ich zu all dem zu sagen? Was soll ich tun? Ja, möglichst wenig sagen. Möglichst wenig tun. Augen offen halten. Vom Wetter sprechen. Ja, fragen Sie, wie der Sommer voriges Jahr da oben war und das Jahr davor und so weiter und so weiter. Sie können sagen, der Bischof leide leider an Rheuma. Und wenn dort auch jemand Rheuma hat, dann fragen Sie, wo. Also nicht versuchen, irgendetwas in Ordnung zu bringen. Was wir brauchen, ist ein Bericht, nicht mehr und nicht weniger. Lassen Sie die anderen reden. Und wenn Sie schweigen, worüber schweigen Sie? Nüchterne Sprache. Wir möchten über den Bezirk da oben nichts Lustiges lesen. Lachen tun wir hier in der Hauptstadt über uns selbst schon genug. Sprechen Sie von sich selbst möglichst viel in der dritten Person. Lernen Sie von Ihrem Lautschreiber. Da, rechts, 3 Zehenmöbel. Nein, Raubmöwen. Seeschwalben. Aber die kommen doch sonst immer erst am 14. Mai zur Kreuzmesse. Ach, ein Erkundungsvogel. Schaut nach, ob Island noch da ist. Und am Gletscher. Hey, Sie. Sie wollten doch aussteigen. Eins, zwei, drei. Ihr Vertreter fuhr am 11. Mai mit dem frühen Bus in Reykjavik ab und kam noch am Abend am Gletscher an. Gegenüber der Haltestelle nahe der Straße auf einer Anhöhe zum Meer hin ein alter Schuppen, circa 2 bis 3 Meter, Wellblech verkleidet, abgeschlossen. Sonst kein Zeichen menschlicher Tätigkeit, außer einer Holzbank aus 3 Planken. Ich studierte die Karte. Ein Pfad im Halbkreis um den Hügel herum musste nach der Karte zum Pfarrhof führen. Bevor ich mich dahin aufmache, rüttle ich noch einmal am Schuppen. Da fällt mir über der Tür ein Brett auf mit einer Aufschrift, die Buchstaben kaum leserlich, offenbar vor langer Zeit mit Ruß oder Teerfarbe aufgetragen. Hier werden Primuskocher repariert. Hinter dem Hügel, gleich am Weg zum Pfarrhof, steht ein Kalb angepflockt, in elender Verfassung. Der Bauch gedunsen, das Tier gibt keinen Ton von sich. Ende. Eins, zwei, drei. Ich erreiche den Vorplatz. Der sogenannte Pfarrerhof ist ein Komplex aus winzigen hölzernen Giebelhäuschen, nach der früheren Art, aber auch viel Wellblech. Das Ganze arg verfallen. Der Westteil Torfhütten, die in den Hügel selbst übergehen. Ende. Sind Sie der Bischof? Oh nein, zu viel der Ehre. Aber ich bringe ein Schreiben der Kirchenbehörde. Also doch sowas wie der Bischof. Und außerdem wurden Sie durch ein Telegramm angekündigt. Bitte, einzutreten. Aber der Herr Pastor ist nicht zu Hause. Die Frau führte mich in das Besuchszimmer. Dann verschwand sie und ich wachte. Die Wände des Raumes, abgeblätterter Putz. Das Mobiliar, ein riesenlanger Tisch. Holzbank auf jeder Seite. Alles aus unbehauenen Planken. Kommode, Schreibtisch und Sekretär in verkommenem Zustand. Keine Schubladen mehr darin. Alle Türen im Hause offen. Von draußen dringt feuchte Zugluft herein. Die Zimmertür knarrt, wenn man an sie kommt. Ihr Vertreter beginnt zu frieren. Ich gehe nach draußen. Ich bin zum Strand hinuntergegangen und lauschte in der Kälte dem Geschrei der 13 Möwen. Es geht auf 0 Uhr zu, da schlägt mir vom Hause her Kaffeeduft entgegen. Und das um Mitternacht. Auf dem Tisch von vorhin liegt ein Tuch, darauf Gebäck jeder Art und Größe, hunderte von Stücken auf Dutzenden von Tellern. Dann erscheint die Frau wieder und bringt den Kaffee, eine mächtige Kanne. Mit Verlaub, sind Sie die Frau des Hauses? Dafür hat mich bisher noch niemand gehalten. Ach, ist denn die Gattin von Herrn Pastor vielleicht im Hause? Das weiß ich nicht. Ich denke mir, dass sie vielleicht nicht hier in der Nähe ist. Müsste der Herr Bischof mit ihr sprechen? Nein, ich wollte nur mal fragen. Ganz recht. Ja, man müsste versuchen, sich an einem kleinen Hof unter Koppel, weiter im Osten, zu erkundigen. Da soll es im Frühjahr manchmal nicht mit rechten Dingen zugehen, sagt man. Sie selbst sind aber hier die Haushälterin, oder? Ich bin hier. Ich gehöre zum Pfarrhof. Ja, gibt es wohl irgendwelche besonderen Ereignisse, die sich hier in der Gegend zugetragen haben? Oh, hier herum passiert eigentlich nicht viel. Hier erlebt niemand was. Hier hat noch keiner was gesehen. Haben Sie selbst auch nie etwas erlebt? Nie etwas gesehen? Was Nennenswertes nicht. Wem gehört eigentlich das Kalb? Das Kalb? Ach, das da draußen, das da so langsam eingeht, ja. Ich weiß auch nicht, warum er mir sowas schenkt. Hier gibt es ja nichts, womit man ein Kalb füttern könnte. Höchstens ab und zu mal etwas Kaffee und altes Gebäck. Übrigens möchte ich nicht damit hinter dem Berg halten, und zwar von niemandem, dass ich einmal etwas erlebt habe. So? Ich sah etwas, aber nur dies eine Mal, sonst nie. Es war vor 50 Jahren, aber ich erinnere mich noch daran, als ob es gestern gewesen wäre. Darf ich Herrn Bischof nicht noch ein Stück Torte abschneiden? Oh, das ist aber wirklich nicht nötig. Na schön, danke. Ich war ein junges Ding, wie andere Mädchen auch. Da wurde ich nach Berwick geschickt, das ist nicht weit von hier, um irgendetwas zu besorgen. Aber statt unten am Meer entlang zu gehen, wo die Straße verläuft, folgte ich dem Pfaden quer über die Moränenhügel, die Schafe auch immer nehmen. Oh, da gibt es viele schöne Mulden von Moos und Beerenkräutern überwuchert. Und wie ich da so einen Hügel aufwärts gehe, da sehe ich, ich noch weiß, wie mir ist, einen rotbraunen Widder mit künstlich gerichteten Hörnern. Und er schaut mich von unten aus der Mulde her an. Noch nie in meinem ganzen Leben bin ich so erschrocken. Ich armes Wesen, ich konnte kein Wort sagen, stand da, ganz hilflos und verlassen. Ich wusste doch, dass es hier in der Gegend am Fuß des Gletschers keinen rotbraunen Widder mit künstlich gerichteten Hörnern gab. Weder diesen noch einen anderen. Goldener Schimmer lag auf seinen Vlies. So schönes Fell habe ich mein Lebtage noch an keinem anderen Tier gesehen. Mir ist das, wenn ich noch heute da stände und er schaute mich an. Ein Geisterwidder, ja? Aus der anderen Welt? Ja, ich weiß nicht. Hat man in dieser Sache je etwas herausbekommen? Nein, kam selbstverständlich nie was raus. Ein paar junge Männer vom nächsten Hof hielten wohl Ausschau, sahen aber natürlich nichts. Und seitdem habe ich auch nichts mehr gesehen, was man so sehen nennt. Habe auch nichts mehr erlebt. Herr Tumi Jonsen, Sie sind doch Vorsitzender des Kirchenvorstandes. Ja, so sagt man. Ich kann auch nichts dran ändern. Ja, jetzt weiß ich auch nicht so recht, wie ich zur Sache kommen soll. Ich bin selbst erst 25 und habe keinen blassen Schimmer von Seelsorge und solchen Dingen. Vielleicht darf ich erst mal ein Gläschen Port einschenken. Nein, vielen Dank, ich schwitze schon genug. Weshalb ist eigentlich der Herr Pfarrer nicht zu Hause? Vielleicht im Ausland? Das glaube ich nicht, dass unser guter Herr Pastor dahin fährt. Ich glaube, er wurde gestern Nachmittag noch spät nach Neesda im Westen gerufen, eine ganze Herde Pferde zu beschlagen. Ach, ich dachte, er repariert Primuskocher. Der kann alles, dem geht alles leicht von der Hand. Ist etwas Wahres daran, dass er bisweilen seine Amtsobliegenheiten vergisst, so zum Beispiel die Leute zu beerdigen oder ähnliches mehr? Also, es gibt Leute, die behaupten, dass er es mit dem Beerdigen nicht allzu eilig hat. Aber Sie sind zufrieden. Es kann sich natürlich unangenehm auswirken für diejenigen, die nicht zur Beerdigung anstehen. Für die anderen macht es weniger aus. Ja, jedenfalls ist er der Einzige hier in der Nähe, der Pferde so beschlägt, dass es auch hält. So, dass es ziemlich gleich ist, ob er die Toten beerdigt oder nicht. Naja, einigen kommt das hier vielleicht etwas seltsam vor. Aber soviel ich weiß, kommen schließlich doch alle dahin, wo sie hingehören. Gibt's hier im Sprengel viele Kinder, die nicht getauft sind? Ich habe sie nicht gezählt. Findet ihr denn das nicht bedauerlich? Einigen Leuten kommt das wohl merkwürdig vor, aber den Kindern geht's gut. Jetzt möchte ich Sie in Ihrer Eigenschaft als Kirchenvorsteher etwas fragen. Haben Sie irgendwelche Maßnahmen vorgesehen, die das hiesige Gotteshaus betreffen? Die Kirche? Ach, haben Sie sich die auch angesehen? Die Kirche ist zugenagelt. Ach, was muss ich hören? Ist die Kirche zugenagelt? Ja. Aber Sie haben recht. Man müsste da unbedingt mal die Scharniere in Ordnung bringen lassen, außerdem Scheiben einsetzen. Das darf nicht so bleiben. Hier erscheinen im Sommer immer allerhand nette Leute und sehen sich nach einer Sitzgelegenheit um. Da ist es schlecht, wenn die Kirche zugenagelt ist. Was meint denn die Gemeinde selbst dazu? Finden die Leute es denn nicht schlimm, dass man die Kirche nicht aufschließen kann? Nicht, dass ich wüsste. Zum Beispiel Weihnachten? Es gibt ja heutzutage so viele andere Vergnügungen. Vielleicht wird Weihnachten nicht einmal Gottesdienst gehalten. Größere Gottesdienste zu Weihnachten? Nein, das kann man eigentlich nicht sagen. Ah, da kommen sie. Es traten zwei Frauen ein, die mir der Hausherr vorstellte. Seine liebe, gute Gattin, eine ältere, vom Kampf ums Dasein arg mitgenommene Frau vom Lande, freundlich, aber ziemlich wortkarg. Und Fina, angeblich Stieftochter im Hause, kaum über 30, doch schon Witwe aus Hafenfjord bei Reykjavik, resolut und geschwätzig. Hier zurzeit als Reinemacherfrau, auch außer dem Hause beschäftigt. Beide Frauen gingen gleich an die Arbeit und schrubbten die Küche. Ja, habt ihr schon gehört? Der Angler soll wieder da sein. An den Flüssen hier in der Gegend, unser großer Angler. Wargent lacht, wahrscheinlich Arbeit im Anglerhaus heute Nacht. Ja. Wissen Sie, ich bin ein unerfahrener Mensch. Ich werde ehrlich gesagt aus alledem hier nicht mehr schlau. Aber da lag mir eben doch noch eine kleine Frage auf der Zunge hervor, stehe. Vielleicht auch zwei. Aber bitte doch, mein Lieber, fragen Sie nur ruhig weiter. Also, erste Frage. Ist etwas daran, dass hier vor einigen Jahren eine merkwürdige Kiste auf den Gletscher oben geschafft wurde? Was? Fina? Ja? Fina, hast du etwas davon gehört? Gehört? Wovon? dass da etwas auf den Gletscher gebracht worden wäre. Was weiß ich? Es wird ja so viel dummes Zeug getratscht, dass in der Kiste lauter goldene Dukaten wären. Und wir wollen nur hoffen, dass es keine Frau ist. Ist es denkbar, dass hier jemand sonst, jemand mit Namen und Anschrift kennt, der in dieser ganzen Sache über Kenntnis und Tatsachen verfügt? Man könnte ja versuchen, den Jolinus mal zu fragen. Den hat der Teufel sowieso beim Wickel. Jolinus? Wer ist denn das? Und wo wohnt er? Jolinus Alfbock, wer das ist? Das ist so ein Brummifahrer, 12-Tonnen-Liebhaber. Und Dichter. Ah, ja? Ja. Wer weiß? Vielleicht weiß aber auch der Angler was. Wenn einer die Courage hätte, ihn zu fragen. Wer ist denn das nun eigentlich, dieser Angler? Also nein, er ist Bischof oder sowas ähnliches und hat noch nichts vom Angler gehört. Tja, also, das ist der Mann, der im Blaufeldfluss den 40-pfündigen Lachs gefangen hat, der ihm dann wieder durchgeht. Was für Leute kennt ihr Bischöfe denn eigentlich? So, der große Lachs ging ihm dann also wieder durch. Aber er holte sich seinen Fisch noch am selben Tage wieder heraus. So einen Mann hat es auf Island noch nie gegeben. Und so einen Fisch auch nicht. Aber mal erst die Weiber, die der um sich hatte. Junge, Junge, Junge, Junge. Die Leute behaupten, er hätte eine Frau, ich weiß nicht mehr in wie vielen Hauptstädten. Aber die, die er sich hier am Gletscher aufgegabelt hatte, das war wohl die tollste von allen. Was war denn das für eine Frauenperson? Ja, das müsste man vielleicht mal den Pastorion fragen. Ach, aber liebe Fina, ich fürchte, das stimmt aber nicht alles, so wie du die Geschichte da erzählt hast. Nein? Für wen hat denn der Angler dem Herrn Pastor das Anglerhaus da vor die Nase gesetzt? Etwas anderes ist natürlich, kaum dass die Bude stand, da war die Frau auch schon verschwunden. Frage Nummer zwei, bevor es stehe. Ja. Ist etwas daran, dass Pastor Jon in jungen Jahren geheiratet hat und seine Frau ihm weggelaufen sein soll? Was ist denn das für ein Singsang? Ach, nur so ein kleines Kinderliedchen hier am Gletscher. Ja, es soll nicht selten vorgekommen sein, dass die Frauen hier in der Gegend nicht die besten Ehefrauen waren. Keine Kleinigkeit also, mit ihnen umzugehen. Mag ja sein, dass ihre Männer nicht immer den Anforderungen gewachsen waren, die einem von solchen Frauen gestellt werden. Alles in allem, kein Zweifel, dass man hier am Gletscher Verschiedenes nicht versteht, wenn man von Frauen keine Ahnung hat. Ihr Vertreter bekam heute Abend dann doch noch Hochwürden Pastor Jon zu Gesicht. Und der Bericht wird nach dem anfänglichen Durcheinander jetzt wohl ergiebiger und klarer. Von Brünn zurückgekehrt, sah ich vor dem Primusschuppen einen recht ansehnlichen Schimmelhengst stehen. Und dabei zwei Männer. Der eine, Typ des biederen Bauern, hielt die Fessel eines Hinterlaufs und den Huf des Pferdes unter das Eisen. Der andere, einen Lederschurz um, Hufnägel im Mund, machte den Beschlag. Er sprach mich an. Darf ich den Gast bitten, den Schimmel so lange zu halten, bis ich fertig bin? Vielleicht etwas hinter dem Ohr zu kraulen? Leider habe ich keinen Striegel. Das war also der Pfarrer unterm Gletscher. Als er fertig war, erhob er sich zur Begrüßung. Ein großer, hagerer Mann, sehnig. Das Gesicht schwarz von Feilspänen, Ruß und Schmieröl. Aber lebhafte Augen, blau und klar wie Quellwasser in der Sonne. Er entschuldigte sich wegen seiner Bitte von vorhin. Ich reichte ihm sofort ihre Instruktion. Er nahm seine Brille heraus, setzte sich auf die Bank vor dem Schuppen und las. Ich hatte immer gehofft, der Bischof käme mal selbst her. Mir macht es immer solchen Spaß, mit dem Alten zu plaudern. Wenn wir uns auch niemals über irgendetwas einigen können. Ich hoffe, dass sich sein Rheuma gebessert hat. Aber ich weiß gar nicht recht, wo ich Sie hin tun soll. Welchen Status haben Sie, mit Verlaub? Ich gebe Unterricht in Rechnen und Dänisch. Gut. Ich freue mich, dass ich Sie mit einem angesehenen Mann aus einem anderen Kirchspiel bekannt machen kann, ziemlich weit von hier. Er sucht bei uns nach zwei Pferden, die ihm entlaufen sind, ein Fuchs und ein Schimmel. Den Schimmel hat er schon wieder, wie man sieht. Das ist mein lieber Helgi von Torfallstetten im Langwassertal. Er hat die größten Pferde im ganzen Land. Was? Und das hier, mein lieber Helgi, ist der Vertreter unseres Bischofs. Ja, ich habe seit eh und je diese Schwäche gehabt, nur große Pferde zu kaufen. Aber es wäre natürlich sehr schön, wenn man mal Gelegenheit hätte, mit studierten Leuten zu disputieren. Und ich brauchte nicht nach Pferden zu suchen. Ja, also du wirst immer noch genug Zeit finden, mit Bischöfen zu reden, wenn du erst einen Fuchs wiedergefunden hast. Die Lage ist die. Ich habe die beiden Gäule für morgen früh versprochen. Es soll auf den Gletscher gehen. Ich beschlag dir auch den Fuchs, sobald du mit dem kommst. Ja, das ist es, was ich im Augenblick für dich tun kann, mehr nicht. Die andere Sache, von der wir geredet haben, wollen wir nicht mehr aufgreifen. Dazu brauche ich dich jetzt Gott sei Dank nicht mehr, lieber Pastor. Jetzt mache ich mich einfach an den Bischof selbst heran. Der ist ja per Analogia mitten unter uns. Wir wollen nämlich morgen früh mal schnell nach oben auf den Gletscher. Das könnte leicht dazu führen, dass wir anschließend hier die Kirche brauchen. Ja, nun mach, dass du wegkommst, Helgi, und führ mir nicht den Teufel in Versuchung, wie der selige Jens auf Settberg zu sagen pflegt. Sie müssen entschuldigen, wenn er seine lateinischen Brocken an der falschen Stelle anbringt. Er ist in seiner Art einzig auf der Welt, aber das darf man ihn nicht merken lassen. Aber wenn er sagt, er brauche meine Kirche, dann passe ich. Und davon kriegt mich keiner ab. Was hat er denn mit der Kirche vor? Sie wollen da versuchen, einen Toten wieder zum Leben zu erwecken. Reanimation. Ach. Entschuldigen Sie, ich verstehe nicht. Ja, es sollen übernatürliche Kräfte aus dem Milchstraßensystem herangeholt werden. Der Schneefelsgletscher soll damit angeblich in Verbindung stehen, soll Kontakt haben. Dem kann man natürlich nur zustimmen. Aber die Kirche kriegen Sie nicht. Mit meiner Erlaubnis nicht. Und abgesehen davon ist sie zugenagelt. Ach, gut, dass Sie darauf kommen, Pastor John, zugenagelt. Die Kirche, das sind aber schlimme Nachrichten. Wer hat denn die Kirche zugenagelt? Der Gletscher steht jedenfalls offen. Jemand hat behauptet, hier sei Weihnachten auch kein Gottesdienst gehalten worden. Stimmt das? Das, was höher ist, als alle Worte schweigt. Besonders an Weihnachten, mein Bester. Aber der Gletscher ist ja da, wie gesagt. Der Herr Bischof hat mich auch hier geschickt, um seine Unterstützung bei der Lösung aller Schwierigkeiten anzubieten. Nur wenige Leute machen sich klar, welche Verantwortung auf einem Mann ruht, der hier am Gletscher das Christentum aufrechterhalten soll. Und das ist kein Kinderspiel. Allein die ganze letzte Nacht über habe ich in einem Gestüt außerhalb des Kirchspiels Pferde beschlagen. Nun ja. Der Bischof ist, wie gesagt, in schwerer Sorge wegen dieser gesamten Zustände. Also, was können wir für Sie tun, Herr Pastor? Würden Sie mir helfen, den Kuhstall auszumisten? Was? Das steht allerdings nicht in meiner Instruktion. Andererseits habe ich gelernt, dass es, was Arbeit angeht, keinen Unterschied des Wertes, sondern nur der Sorgfalt gibt, mit der sie verrichtet wird. Ich besitze nämlich gar keine Kuh, habe ich schon lange abgestoßen. Und ausgerechnet jetzt schenkt man der Keulendora ein Kalb. Ah, dieses Kalb hat mich gestern Abend als erstes begrüßt. Hatten Sie nicht auch den Eindruck, dass sein Gesichtsausdruck fast philosophisch wirkt? Keulendora meint, es ginge ein. Ich glaube, es kommt durch. Der Frühling hält es mit den Kälbern. Ein Kalb als Symbol des Frühlings, ja, schon. Ist jedenfalls der Weltschöpfung näher als der Ortspfarrer. Cool. Ich zweifle nicht daran, dass ein Kalb seine Rolle im großen Schöpfungsplan spielt, auch wenn es vor Erschöpfung eingeht. Zur Rolle eines Pfarrers gehört es andererseits, vor den Bauern zu predigen. Warum nimmt er diese Rolle nicht wahr? Für einen Bauern genügt es, wenn er genug Vieh besitzt und Verwandte. Besitz stirbt, Sippen sterben, heißt es in der Edda. Und das ändert nichts. Du selbst stirbst wie sie. Allah ist Allah. Und keine Offenbarung. Die Lilien des Feldes. Die Lilien des Feldes. Gut, dass Sie das bringen. Wäre es nicht geradezu ideal, darüber zu predigen? Zum Beispiel zu Weihnachten? Sie sind herzlich eingeladen, den Predigtstuhl zu besteigen, junger Mann. Wir ziehen auf der Stelle die Nägel aus der Kirchentür. Also, ich glaube nicht, dass ich dadurch etwas bessern würde. Ich wurde ja nicht hergeschickt, um als Ihr Vikar zu amtieren. Ich habe vielmehr den Auftrag, eine Gesamtüberprüfung der Kirche vorzunehmen. Dann muss ich mal schnell nach einem Zimmermannshammer für die Nägel sehen. Sagen Sie, das sind ja ganz unglaublich schöne Schuhe, die Sie da tragen. Was kosten die jetzt wohl in Reykjavik? Schuhwerk ist in letzter Zeit wahnsinnig teuer geworden. Ja, ist doch wunderbar, so schöne Schuhe zu haben. Ich hatte einst auch schöne Schuhe. Und ein Mädchen. Und jetzt? Ja, ich habe den Gletscher und natürlich die Lilien des Feldes. Die sind bei mir und ich bin bei ihnen. Aber vor allem der Gletscher. Wenn ich früher müde war, sehnte ich mich danach, des Abends vom Gletscher aus wegzuschlafen. Ich sehnte mich auch danach, morgens zu ihm wieder aufzuwachen. Und jetzt fange ich an, mich danach zu sehnen, von diesem verantwortungsvollen Amt hier wegzusterben und in den Gletscher einzugehen. Eins, zwei, drei, eins. So, Hochwürden, jetzt die Kirche selbst und dann der Friedhof. Ich zeichne unser Gespräch auf, wenn Sie einverstanden sind. Naja, gut, gut, gut. Also zunächst Bewuchs, rund um die Kirche bis an die Wände heran hohes Gras, alles welk, vorjährig. Kirchhofplatzpforte. Nur noch verwitterte, morschige Bretter. Eingangstür. So, zunächst die Schwelle. Vom Boden aus. Zollstock. So. 48 Zentimeter hoch. Ja, ja, ja. War vorher eine Treppe, die hat man wohl anderswo dringender gebraucht. Hat sich aber niemand beschwert. Türverschluss defekt, Schloss fehlt. Nein. Türangeln schief. Scharniere verrostet. Alles knarrt und quietscht. Kircheninneres. Dunkel. Geruch von Fäulnis und Moder. Altargitter. Lateinisch gradus wackelt. Nur noch vier Gitterstäbe vorhanden. Was mag denn aus den fehlenden Gitterstäben geworden sein? Damit sind die Kleinen hier losgezogen, als die Kirche mal nicht zu war. Und Sie haben das durchgehen lassen? Och, das macht denen natürlich einen Riesenspaß, mit so schönen bunten Stäben auf die lieben Kühe einzuschlagen. Aber für die Wegschaffung der Kirchenstühle übernehme ich die Verantwortung. Sie haben also die Stühle wegschaffen lassen, Herr Pastor? Ja, ja. Einfach dazu gezwungen, als im letzten Frühjahr wegen der riesigen Schneemassen kein Brennholz mehr zu haben war. Tafelaltar, Ostgiebel in schlechter Verfassung, Feuchtigkeit in die Altartafel gedrungen. Als ehrwürdiger Flügelaltar, sogenannte Triptychon. Früher drei Bilder, Hauptbild in der Mitte. Moment mal. Jetzt Nässe von der Rückseite her nach vorn auf die Malereien durchgeschlagen, sodass diese jetzt wie geteert aussehen. So. Was war auf diesen Gemälden zu sehen? Es waren schöne große Bilder. Darstellung aus der Bibel. Nichts Besonderes? Ich erinnere mich, dass das mittlere Bild die Kreuzigung darstellte. Und auf den Seitentafeln? Irgendwelche Heilige. Wenn ich die Wahrheit sagen soll, ich habe sie mir nie richtig angeschaut. Es waren aber gute, alte Bilder. Tja. Kronleuchter? Licht in der Ecke. Ja, ja, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nein. Noch ein Häufchen Bruchsilber. Genauer aus irgendeinem grauen Metall. Zahlreiche Glieder früherer Aufhängeketten, Kerzenhalter mit Löwenköpfen. Die Dummen reinschauen. Flügel, Köpfe und Füße von Engeln und so weiter. Deutscher Schneckenhausstil. Sogenannter Spätbarock. Ja, ja, das war unsere Lichterkrone. Sie hing an der Decke, war aber zu schwer für die Decke und fiel dann auf den Boden. Und niemand hatte Zeit, sie wieder aufzuhängen? Ja, sie sind ja leider ganz auseinander, nicht? 133 Stücke. Aber mit dem lieben Herrn Bischof ist es unbenommen, sie wieder zusammenzusetzen. Aber Sie, Herr Pastor, sollen doch so gut sein im Reparieren von Primuskochern. Ja, ja, desto weniger verstehe ich von Barockkunst, ne? Und die Musikinstrumente, gab es hier keine? Ja, doch, doch. Naja, es wird allgemein behauptet, dass hier früher mal ein Harmonium gestanden hat. Allerdings verschwunden. Verschwunden? Und die Kirchenglocke? Ja, die Glocke kann leider nicht besichtigt werden, weil die Treppe zum Glockenstuhl während des Schneefrühlings weggeholt wurde, nicht? Friedhof. Ziemlich verwahrlost. Kein Kreuz mehr gerade. Reste von Denkmälern, teils Eisen, verrostet, teils Holz, morsch. Alles schief und krumm. Ich brauche wohl nicht darauf hinzuweisen, dass dieser Friedhof kaum mittleren Ansprüchen genügt. Wenn überhaupt, Herr Pastor. Der Friedhof. Nicht gut? Das ist der beste weit und breit. Nun ja, wie Kirche und Friedhof aussehen, das wissen wir jetzt jedenfalls so einigermaßen. Aber da drüben, da steht ja wohl ein Bauwerk ganz besonderer Art. Und zwar so nah an der Kirche, dass nicht viel fehlt und die eine Ecke stieße hinein. Wer hat denn dieses Haus errichtet? Sind Sie noch nie darauf gekommen, dass das Wort Haus nicht so viel wie Haus bedeutet und mit einem Haus nichts zu tun hat? Ich will doch hoffen, dass Sie trotzdem Herr Pastor John sind. Aber wo denken Sie hin? Jetzt wird's schwierig. Was machen wir jetzt? Sollen wir nicht eine Vereinbarung treffen, wie die Kinder, wenn sie spielen wollen? Sollen wir nicht erklären, dass da soll ein Haus vorstellen? Und ich soll auch den Pastor John Primus vorstellen? Vielen Dank, Pastor John. Jetzt kommt alles in Ordnung. Ein Mann, welchen Namen soll denn der vorstellen, der das Haus da gebaut hat? Gottman Zingmann. Wir waren früher mal Kameraden, obwohl er mehr als 10 Jahre älter war als ich und längst als Ingenieur und Erfinder in der ganzen Welt herumgekommen war, als ich erst das Examen machte. Ich bekam dann diese Pfarrstelle hier am Fuß des Gletschers und da lud ich ihn ein, er solle, sobald ich mich niedergelassen und geheiratet hätte, herüberkommen und hinter der Kirche sein Zelt aufschlagen. Nachdem ich nun hier in mein Amt eingeführt war, reiste ich wieder in die Hauptstadt, um meine Braut und gleichzeitig den besagten Gast zu holen. Aber der war bereits abgereist. Ich sah ihn erst nach 33 Jahren wieder, als er unversehens bei mir auf der Diele stand, als Angler, Rute und Jagdgewehr in der Hand und erklärte, er sei hier gekommen, um zu zelten. Was möchten Sie nun dazu sagen, dass dieses ausgefallene Gebilde von Haus hier mitten im Pfarrgelände steht? Und die Leute können von mir aus dieses Prachtstück mit auf die Reise nehmen, wann immer sie Lust haben, wohin sie wollen. Für mich ist es ein Zelt. Ende. 1, 2, 3. Noch ein kleiner Punkt. Was bringt einen Pfarrer dazu, sich, was seine Privatangelegenheiten betrifft, zum Gegenstand ungebührlicher Gerüchte zu machen? Ich habe keine Privatangelegenheit. Noch weniger geheime Angelegenheiten. Worum handelt es sich? Sie sagten, Sie seien in die Hauptstadt gereist, um Ihre Braut zu holen. Ja, um die Zeit, also vor 35 Jahren, kannte ich ein Mädchen. Sie war eine jener Erscheinungen, bei denen es schwer ist zu sagen, ob es Luftgebilde oder Erdbewohner sind. Eine Ausländerin? Nein, aus einer Karte, die hier etwas weiter südlich am Strand liegt. Solche Mädchen schickt man hier um die Konfirmationszeit aus dem Haus. Sie sollen Geld verdienen. Das sind die Aschenputtel in der Hauptstadt. Dann zeigt sich eines Tages, dass sie übernatürliche Kräfte haben. Und wenn man ihnen ihre Lumpen auszieht, sind sie Königinnen. Sie können nichts dafür. Männern macht es nichts aus. Vor sie hinzuknien, Mütter schütten ihnen ihr Herz aus. Naja, und so ein Mädchen war das. Und sie hieß Ua. Ua? Wovon ist das abgeleitet? Jemand sagte mal, es sei zusammengesetzt aus dem ersten und letzten Buchstaben von Ursula, was Bärin bedeutet, oder sogar von Urania, der Göttin des Sternenhimmels. Ja. Vielleicht kommt der Name auch daher, dass Männer, wenn sie einer solchen Frau begegnen, anfangen, Ua zu rufen, wie Eilerenteriche. Habe ich Sie richtig verstanden? Dieses Mädchen war Ihre Braut? Ja, sie war meine Braut. Also nach dem Gesetz Ihre Frau? Das wäre nun wohl zu viel behauptet. Eine Hochzeitsnacht hat es nie gegeben. Solche Frauen sind ein Wahrzeichen. Ich möchte wünschen, Sie würden dieser Frau auch einmal begegnen, junger Mann. Weshalb? Und dann würden Sie das Leben verstehen. Das Leben? Welches Leben? Welches Leben? Das ist es ja eben. Ich habe es auch erst verstanden, als meine Braut mit meinem Freund verschwunden war. Mit anderen Worten, Sinkman stahl Ihre Uhr. Streng genommen wurde sie nicht gestohlen. Wir führen bisweilen den Teufel selbst in Versuchung, wie mein Konfrater, der selige Pastor Jens, zu sagen pflegte. Und das sollte man nicht tun. Bitte noch ein letzter Punkt. Es heißt, vor einigen Jahren sei einmal ein Sarg auf den Gletscher gebracht worden. Was befindet sich in dem Sarg? Das weiß ich nicht. Habe davon nie gehört. Mir fiel auf, dass Sie beim Café sagten, Sie verehrten die Lilien auf dem Felde und den Gletscher. Sind das auch Wahrzeichen? Es ist schade, dass wir uns nicht anzwitschern können wie die Vögel. Worte verwirren nur. Ne? Ich bemühe mich ständig, Worte zu vergessen. Deswegen betrachte ich die Lilien des Feldes vor allem aber und ganz besonders den Gletscher. Wenn man lange genug den Gletscher angeschaut hat, hören Worte auf, auch nur das Geringste zu bedeuten. Jedenfalls kommt es mir so vor, als ob es zu früh wäre, Worte zu gebrauchen, ehe die Erschaffung der Welt abgeschlossen ist. Ist denn die Erschaffung der Welt noch nicht abgeschlossen? Ich war der Meinung, man sei dabei. Haben Sie gehört, dass man damit fertig ist? Ob nun die Welt schon fertig oder noch in Arbeit ist, sollen wir, die wir nun schon mal hier sind, uns denn nicht doch mit Hilfe dieser merkwürdigen Geräusche, die man menschliche Sprache nennt, anzwitschern? Oder sollen wir schweigen? Sie dürfen nicht annehmen, ich würde den Vertreter des Bischofs auffordern, zu schweigen. Ich glaube nur, dass Worte und die Schöpfung zweierlei sind. Meiner Meinung nach beruht die Schöpfung auf Addition. Auf Addition? Aber alles Übernatürliche ist doch wohl hier am Gletscher längst vorbei und ausdiskutiert. Oder gibt es hier irgendwelche neue und unerwartete Nachrichten von Gott selbst? Ob der Vertreter des Bischofs wohl weiß, was dies Wort Gott bedeutet? Es ist noch nicht einmal ein Substantiv. Es ist das Partizip perfekt eines Verbums, das adorare bedeutet. Gott ist das, was angebetet wird. Ich finde nicht, dass das viel ändert. Nein, gar nichts. Es sei denn, dass Gott dadurch die Chance erhält, sich überall anzusiedeln und in jedwedem Ding. Wenn jemand einen Berg anbetet, wie viele Völker es getan haben, dann ist der Berg sein Gott. Und wenn du einen Stein verehrst, ist es ein Stein. Und wenn du an einen Stock glaubst, ein Stock. Oder auch Wasser in einer Quelle, Wasser in einer Schale, ein Fisch, ein Kalb, ein Geisterwidder. Mir erscheint die göttliche Allmacht oft wie das Vögelchen Schneeammer, gegen das sich alle Wetter verschworen haben. Dieser Vogel ist so schwer wie eine Briefmarke und trotzdem fegt ihn nichts von der Stelle, auch wenn ihn der schlimmste Sturm auf freiem Felde überrascht. Und woher wissen Sie, dass der Vogel die göttliche Allmacht ist und nicht der Wind? Weil der Schneesturm das stärkste ist, das es auf Island gibt. Und die Schneeammer das hilfloseste Wesen unter den Einfällen Gottes. Zwischenbericht. Ihr Vertreter glaubte noch heute Morgen seinen Auftrag im Wesentlichen erfüllt zu haben und plante mit dem Linienbus morgen Vormittag um 11.45 Uhr zurückzufahren. Doch es kam etwas dazwischen. Der schon früher erwähnte Julinus, ein primitiver, meist angetrunkener LKW-Fahrer, lud hier drei höchst merkwürdige Zeitgenossen von seinem 12-Tonnen-Fahrzeug ab, die sich als eine Art Vorkommando des eben erwähnten Dr. Singman entpuppten und angeblich in dessen Auftrag von Kalifornien her eingeflogen wurden, um, wie sie sich ausdrückten, in den Schneefelsgletscher Leben zu induzieren. Sie sind höchst abenteuerlich gekleidet, etwa wie hier die Sennhirten auf den Almen im Winter. Ich weiß nicht, was das alles soll, aber es hängt offenbar zusammen mit dem Sarg, den Julinus morgen mit Bauer Helgi, dem Pferdenarr, vom Gletscher herunterholen soll und dessen Inhalt die drei Winterhirten hier in der Kirche wieder zum Leben erwecken wollen. Nun hat mir dieser Julinus nach einer Flasche Kümmelschnaps verraten, in diesem Sarg sei eine Frauenleiche, und dann ginge das Ganze doch wohl den Auftrag ihres Vertreters an. Deshalb der Aufschub meiner Abreise. Aha, der Herr Vertreter mit dem Apparat. Da waren Leute im Südland, die haben mir Hartfisch geschenkt, Heilbutter. Möchten Sie was? Oh, gerne, danke. Ich hoffe, Fisch von dieser Güte kommt in Ihr Protokoll. Herr Pfarrer! Ja? Das möge Ihnen Gott im Himmel vergeben. Sie bieten einem angesehenen Gast Stockfisch an. Einem Herrn aus der Hauptstadt, der ist doch ebenso gut wie der Bischof. Und jetzt ist auch noch dieser Professor Doktor gekommen und latscht davor vor dem Haus auf der Wiese rum. Der verängstigt mir das Kalb doch noch mehr. Genau wie diese dänischen Menschheitserlöser. Ich erkläre Ihnen, wenn hier zu den Bischöfen und Heilanden etwa noch mehr Professoren und Doktoren dazukommen und das arme Kalb geht ein, dann mache ich den Hof zu. Und von mir kriegt niemand mehr was. Jetzt nicht und ja, nie ja, mehr. Ja, es ist gut. Das können Sie mir glauben, Pastor Jung. Hallo. John. Oh. Mundi. Nein. Das bist du wirklich. Ja. Nein, nein, nein, sowas. Und immer noch wie früher, die Zehen nach außen. Und du? Ja. Nach innen? Nach innen. Ich tret mir immer selbst in die Hacken. Ne? Komm, nimm doch Platz. Danke. Lieber Mundi. Hm? Wo kommst du denn jetzt her? Von Ojai. Was? Kalifornien, ja. Nähe Santa Barbara. Mhm. Blüht die Wirtschaft da? Ja und nein. Ich meine, was treibst du denn selbst da? Ich habe da seit ein paar Jahren ein Haus. Was hat dich denn da hingezogen? Das Licht der Welt. Oh, lüg mir noch ein bisschen mehr vor, mein Lieber. Nada? John? Nada? Ja, ja. Wo ist Ua? Ua? Die ist lange tot. Sagte ich dir das nicht seinerzeit? Sie schickte mir ein Telegramm, darin stand, sie sei gestorben. Wir wollen nur hoffen, dass sie sich nicht heimlich irgendwo in Paris aufhält oder in der Schweiz. Ich erinnere mich, dass du bei deinem letzten Aufenthalt hier sagtest, du würdest an ihr ein Wunder vollbringen. Sagte ich das? Ja. Und was wurde nun daraus? Ich verwandelte sie in einen Fisch. Nein. Bist du bei Sinn? Wie hast du das gemacht? Nur sans en route, pour les pagouiques, leur astrobiologie. Naja, ich kann kein Französisch, weißt du? Ich betreibe Epagogie und Astrobiologie. Aha. Sieh mal an. Wir induzieren Leben. Wir leiten Leben aus einem Körper in einen anderen über. Biotelekinesis. Zuerst haben wir Versuche mit Fischen durchgeführt. Jetzt beabsichtigen wir, Menschen in Fische und Fische in Menschen überzuführen. Ja. Insekten haben wir schon auferstehen lassen. Auch Fischbrot und Jungfische. Ja. Naja, ich glaube, ich nehme mir besser noch ein bisschen Stockfisch, eher von den Toten auferstehen wird. Also du lügst großartig, Mundi. Aber nun zu Ua, wenn sie einerseits zu einem Fisch geworden ist und andererseits in Paris oder in der Schweiz herumgondelt? Wie stellt man es denn am besten an, sie wieder einzusammeln? Hm? Ein Mensch kann sein eigener Wiedergänger sein und an verschiedenen Orten umgehen. Manchmal sogar an vielen gleichzeitig. Ja, da hast du dir ja wieder allerhand vorgenommen, wie früher auch. Gar keine Frage. Auferstehung des Fisches, oder? Yes, Sir. Auferstehung des Fisches. Es war vor 3 Jahren. Ich hielt mich gerade am Blaufelder Fluss hier in der Nähe auf, als mich ein Telegramm erreichte des Inhalts, dass Ua gestorben sei. Ich angelte natürlich weiter. Einige Minuten später hatte ich den größten Lachs an der Angel, der jemals in irgendeinem Fluss auf der Welt bei mir angebissen hat. Er nahm den Köder derart mächtig an, dass die Rute vor meinen Augen zu Bruch ging und er mit dem Oberteil auf und davon schwamm. Gegen Abend fanden wir ihn wieder, weit unterhalb. Die Angelschnur hatte sich an einem Steinzacken verfangen. Ja, es war ein Weibchen, 40 Pfund schwer. Ich habe diesen Fisch aufbewahren lassen. Ich merkte sofort, dass das ein besonderer Fisch war, mit dem es also eine besondere Bewandtnis hatte. Ja, und jetzt bin ich also hier. Und zwar mit meinen 3 Determinatoren. Stimmt es, dass diese Burschen Menschheitserlöser sind? Na, das wäre eine falsche Bezeichnung. Ich betrachte sie als Wissenschaftler. Ah, ja. Wir sind dabei, das Gesetz der Wesen bestimmenden Faktoren zu erforschen, John. The Law of Determinants. Und unterhalten zu diesem Zweck in Kalifornien eine Versuchsstation. Ein bedeutendes Vorhaben, lieber Mundi, ein bedeutendes Vorhaben. Könnte es schon werden. Nicht zuletzt hier, am Fuße des Gletschers. Ja. Dieser Platz ist einmalig auf Erden. Und deshalb auch den Okkultisten in allen Ländern der Welt wohlbekannt. Hier im Gletscher befindet sich eine der Einschaltstellen des Welteinverständnisses. Entschuldige, Mundi, aber wovon sprichst du zurzeit? Ich spreche von der einzigen Kraft, über die zu verfügen sich lohnt. Ua? Ach, Ua, jetzt bringst du schon wieder diesen Namen, der in Wirklichkeit kein Name ist. Ich weiß, du klagst mich an. Ich klage mich ja selbst an. Ua war nun mal Ua. Ich konnte nichts dagegen tun. Ich weiß auch, dass du dich von dem Schlag nie erholt hast, Jon. Ich selbst ja auch nicht. Dieser Name, dieses Wort konnte alles und nichts bedeuten, aber als es nicht mehr zu hören war, da war es, als hätten alle anderen Worte ihre Bedeutung verloren. Aber das machte nichts. Es kam langsam wieder. Was? Vor ein paar Jahren stürzte dort ein Pferd den Götterfall hinunter. Etwas später trieb es dann unten auf der Felsenplatte an und war unverletzt. Der brave Vierbeiner stand geschlagene 24 Stunden regungslos da, am Fuße dieses gewaltigen Wasserfalls, der ihn in die Tiefe gerissen hatte, und ließ den Kopf hängen. Vielleicht versuchte er, sich ins Gedächtnis zurückzurufen, wie das Leben doch eigentlich noch mit Namen hieß, oder er dachte auch darüber nach, weshalb die Welt wohl überhaupt eines Tages ins Dasein getreten sei. Er rechnete sich wohl kaum aus, dass er jemals wieder wie früher auf eine Weide kommen würde. Aber schließlich raffte er sich dann doch auf, erreichte das Ufer und begann zu grasen. Entscheidend ist nur eins, Jon. Findest du dich damit ab? Die Blume des Feldes ist bei mir, wie der Psalmist sagt. Sie gehört mir zwar nicht, aber sie wohnt hier. Im Winter wohnt sie in meinen Gedanken. bis sie draußen wieder ersteht. Ich finde mich nicht damit ab, John. Es gibt Grenzen für die Zumutungen des Schöpfers. Ich lasse es mir nicht länger bieten, diese ganze Welt auf meinem Rücken zu tragen. So, als ob es meine Schuld wäre, dass sie existiert. Nun ja, gut. Ich selbst bin eher wie das Pferd, das einen ganzen Tag lang wie geschlagen war vor Stein. Hm. Lange genug glaubte ich, ich würde den Zustand nie ertragen können, in dem ich da stand, als alles vorbei war. Und dann ging ich wieder auf die Weide. Du bist eigentlich Mohammedaner, John. Hier werden Primuskocher repariert. Ja, aber für mich kommt es nicht in Frage. Ich akzeptiere es nicht. Wenn der Winter zu Ende geht und die erste 13 Möwe übers Land fliegt, freue ich mich auf den Frühling. Und im Sommer, da wächst diese kleine Blume, die wieder stirbt. Und wenn der Herbst ins Land zieht, freue ich mich schon wieder auf den Winter, wo alles ringsum schweigt, nur die Brandung nicht. Und vielleicht ist einem beschieden, Weihnachten zu sterben bei Kerzenlicht, wenn die Erde in das Dunkel des Weltalls hinausschwebt, wo Gott zu Hause ist und alle guten Geister der Weihnacht. Wie oft habe ich dir nicht gesagt, John, dass ich das nicht mitmache, ja. Wir werden deshalb hier und jetzt Verbindung mit fernen Himmelskörpern aufnehmen, wo das Leben den Stand erreicht hat, dass es nicht sterben kann. Hörst du, was ich dir sage? John, Leben, das nicht sterben kann. Jag mir keinen Schrecken ein, Monty. Wir leben in einer Welt, in der Teufel herrschen. Mordmaschinen sind das, wofür sie leben. Mord ist das, woran sie glauben. Und sie fahren fort, Teufel zu sein, bis sie es geschafft haben, die Erde zu vernichten. Ja. Ich frage dich, John, gibt es einen Grund, sich damit abzufinden? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und so weiter, sagte der selige Jens. Sag mal, John, wie ist das möglich? Gott zu lieben? Und welchen Grund gäbe es dann dafür? Die Menschen haben ihre Kinder gern. Alright. Aber wenn jemand sagte, er habe Gott gern, wäre das nicht Gotteslästerung? Ich bin damit einverstanden. Was heißt das? Dass du mit Gott einverstanden bist? Stimmst du damit der Auffassung zu, dass er die Welt gemacht hat? Erscheint dir die Welt so gut? Oder wie soll ich das verstehen? Diese Welt. Oder bist du so zufrieden mit dir selbst? Ist dir aufgefallen, dass das Schaf, das da vor dem Fenster blökte, still geworden ist? Es hat sein Lamm wiedergefunden. Und ich glaube auch, dass das Kalb auf der Wiese hier am Haus, dass das durchkommen wird. Ich weiß so gut wie du, dass die Tiere vollkommen sind, freilich in den Grenzen, die ihnen gesetzt sind, und dass der Mensch die unterste Stufe in der Rückentwicklung darstellt, in der sich das irdische Leben befindet. Die Epagogik bringt Argumente bei, um dem Schöpfer selbst zu beweisen, dass das Leben ein einziger Betrug ist, falls es nicht ewig währt. Ach ja, lieber Mundi, Argumente, Argumente, Theorien, Glaubenssysteme, neuerdings Ideologien. Weißt du, ich selbst habe übrigens nur eine Theorie, lieber Mundi. Guck sie mal an. Vielleicht wird sie noch einmal die Welt erlösen. Wie? Zumindest ist sie nicht schlechter als andere Theorien. Nun, heraus mit der Sprache. Wie lautet sie denn? Ich vertrete die Theorie, dass Wasser gut ist. Gegen Erkältung. Oder wie? Ohne Einschränkung. Und man braucht sich nicht einmal an meine Theorie zu halten, es sei denn, man hat Durst. Ach, das ist Poesie, John. Längst aus der Mode. Außerdem wusste schon Goethe, grau ist alle Theorie. Ja. Möchte jetzt aber in mein Häuschen hinüber, um mich etwas hinzulegen, bevor wir uns um Mitternacht zum Gletscher auf den Weg machen. John, betest du jetzt mit mir? Am liebsten nicht, Moni. Weißt du, heutzutage putzt man sich die Zähne, statt Gebete zu verrichten, wie die Kinder. Hm. Vielleicht ist es auch nicht richtig. Es fiel mir nur gerade so ein, weil wir beide Uhr gekannt haben. Vielleicht bin ich auch nur etwas müde. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, John. Nein, ich bin da nur schon so lange heraus. Weißt du? Gott müsste ja schallend lachen, wenn ich anfinge zu beten. Entschuldige, nochmals, John. Gute Nacht, John. Gute Nacht. Und junger Freund. Ja, bitte. Der du aufs offene Meer hinaus willst. Nur zu, nur zu. An Bord. Die Überraschungen hier in der Pfarre nehmen kein Ende. Gestern erfolgte der ärgste Schlag. Kurz vor 6 in der Früh aufgeregtes Klopfen der mehrfach erwähnten Putzfrau Fina an der Tür meines Schlafraums. Sie erklärte der Angler, das ist Dr. Singman, in seinem Bungalow sei nicht wach zu kriegen. Sein Butler, ein gewisser Mr. Smith, ersuche mich als ihren Vertreter um Hilfe, denn der Pfarrer sei wieder einmal unterwegs, um Pferde zu beschlagen. Nun wurde die Tür zum Bungalow aufgebrochen und ich fand Dr. Singman nicht im Bett vor, sondern auf einem Sofa, und zwar sitzend, aber in sich zusammengesunken. Mund und Augen halb offen. Der Mann war tot. Ich drückte ihm die Augen zu und wir betteten ihn flach. Erst kurz nach 8 Uhr gelang es, einen Arzt zu erreichen. Unterzeichneter war zugegen, als der Totenschein ausgestellt wurde. Bleibt zu erwähnen, dass Mr. Smith Telegramme aufgab an eine Mrs. Professor Dr. Godman Singman in New York, Sydney, London, Buenos Aires, also vierfach, mit folgendem Wortlaut. Dr. Singman, heute Nacht gestorben. Stop. Herzschlag. Stop. Erbitte Anweisungen. Stop. James Butler. Mr. Smith verweigerte ihrem Vertreter jede Erklärung für diesen Vorgang. Heute Morgen kam ihr Telegramm und erst am Nachmittag Pastor John endlich. Ich informierte ihn sofort über die Lage und dass sie ihn auf Versuchen einer Londoner Firma beauftragt hätten, Dr. Singman ordnungsgemäß zu beerdigen. Er wollte davon nichts wissen, trat dann mit mir an die Bahre, hob das Leichentuch auf und blickte lange in das Gesicht des Toten. Aus dem Antlitz sprach, wie mir schien, eine große menschliche Ferne, und wer es sah, konnte wohl nicht umhin, sich auf den Tag nach seinem eigenen Tod zu freuen. Pastor John sagte Folgendes: Seltsam, dass so eine Tube sich darum bemüht, herauszufinden, wie die Schöpfung wohl am besten regiert würde. Pastor John sagte tatsächlich Tube. Als Termin für die Beerdigung war den Beteiligten der 19. Mai bekannt gegeben worden. Pünktlich um 11 Uhr dieses Tages stießen 6 schwarze Limousinen zu dem Imperial des Verstorbenen auf dem Vorplatz des Pfarrhofs. Diesem repräsentativen Wagen entstiegen einige schwarz gekleidete Herren. Der Kreis der Trauergäste war zwar nicht besonders groß, aber von eindrucksvoller Feierlichkeit. Man vermisste die 4 Witwen des Verstorbenen, das heißt die Frauen seines Namens in Buenos Aires, Sydney, London und New York. Nachfolgend eine Liste der Teilnehmer ohne Begleiter, Fahrer und Büropersonal. Es war mir zuletzt doch noch gelungen, ein Pastor John zu bewegen, das Totenamt zu übernehmen. Die Kirche war in letzter Minute noch halbwegs hergerichtet worden, wie ich höre, auf Anweisung ihres Ministeriums. Die oben genannten Trauergäste nehmen in der Nähe des Sarges Aufstellung und warten auf den Pfarrer. Er erscheint, verspätet, um 11.13 Uhr. Wunderlich anzusehen. In einem verschlissenen Talar, der ihm viel zu klein ist. Er vergisst, die Kirchentür zu schließen, stellt sich an das Kopfende des Sarges und blättert etwas unruhig in seinem Gebetbuch. Offenbar sucht er nach einem geeigneten Vorspruch. Ich gebe den Sängern, nämlich Herrn Dummy Jonsen und 2 weiteren älteren Herren, ein Zeichen, damit er ihnen mit seiner Ansprache nicht zuvorkommt. Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbringsten wird um das so reiß mich aus den Ängsten. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst, denn so wir leben, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir nun leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Ja, das ist etwas Brauchbares. Das wäre also die Formel, Mundi. Ich habe versucht, sie dir verständlich zu machen, aber das gelang mir nicht. Es ist nicht so schlimm. Aber wir kommen um diese Formel nicht herum, was auch immer sein mag. Es ist ein leichtes, den Beweis zu führen, dass die Formel nicht stimmt. Aber sie ist wenigstens insoweit richtig, als die Welt entstanden ist. Andererseits heißt es nur Worte vergeuden, wenn jemand dem Schöpfer demokratische Ideen oder gesellschaftliche Tugenden andichten möchte oder wenn man glaubt, ihn mit Weinen und Wehklagen rühren oder mit logischen Schlüssen oder juristischen Spitzfindigkeiten überzeugen zu können. Die ganze Schöpfung und damit auch du und ich, wir sind in die Formel eingeschlossen, diese Formel, die ich eben vorlas. Und da gibt es kein Entkommen, denn niemand lebt sich selbst und so weiter. Und ob wir leben oder sterben und so weiter. Du kannst dich nicht damit abfinden, dass Teufel über die Welt herrschen und dass es deshalb für die Zeitungen nur eine Tugend gibt, von der sie Notiz nehmen, das Morden. Du sagtest auch, man habe eine Maschine erfunden, um alles, was Atem hat, auf Erden zu vernichten. Gerade jetzt sei man dabei, sich über ein Verfahren zu einigen, um ein solches Vorhaben auch schnell und sauber durchzuführen, am liebsten bei einem Cocktail. Die Ärmsten möchten also unbedingt aus der Formel ausbrechen. Wer könnte es ihnen übel nehmen? Wer hätte es nicht selbst gewollt? Viele sind ja der Meinung, dass der Mensch das unnützeste Lebewesen auf Erden überhaupt ist oder sogar die unterste Entwicklungsstufe im gesamten Universum und dass deshalb schon längst die Zeit gekommen sei, diese missglückte Kreatur ein für alle Mal auszulöschen, wie das Mammut in der Tundra. Wir kannten einst ein Mädchen, du und ich. So herrlich wie die Schildmeiden Odins. Um auf sie hinzudeuten, hat sich nie ein anderes Wort finden lassen als Ua. So wunderbar war dies Geschöpf, dass man nicht zu viel behauptet, wenn man sagt, sie sei ganz und gar unerträglich gewesen. Und ich glaube, wir zwei haben uns dann damit geholfen, dass wir sie vom Erdboden verbannten. Aber vielleicht lebt sie dennoch irgendwie weiter. Nie hat es etwas gegeben, das ihr glich. Wie alle großen Rationalisten hast du an Dinge geglaubt, die doppelt so unglaublich sind wie die ganze Theologie. Ich heiße dich trotzdem willkommen in dieser armen Pfarre am Gletscher, die du aufgesucht hast, um dich zu vereinen mit dem Kraftzentrum der Schöpfung und den Vernunftwesen auf fernen Erden anderer Milchstraßen. du das nanntest. Ich verneige mich vor den sehr verehrten Trauergästen, lieber Mundi, die aus weit entfernten Gegenden hierher gekommen sind, um an deinen Exequien teilzunehmen. Eins ist gewiss, sehr geehrte Trauergäste. Wir dürfen nicht klagen. Denn ob wir nun leben oder sterben, so haben wir doch denselben Gott wie die Musulmanen in der Wüste. Und von ihm, sagte der selige Pastor Jens auf Settberg, Allah ist groß. Bioinduktion. 3 Uhr. Sehr geehrter lieber Herr Vertreter, benötige heute Abend dringend die Kirche, wie verabredet. Wollte Sie aber nicht wecken, deswegen dieser Zettel unter Ihrer Tür. Wir brechen schon ganz früh auf, ich, der Jodinus und die 3 Welterlöser. Wir haben den 12-Tonner dabei, dazu einen Raupenschlepper und noch einen Jeep. Motorfahrzeuge sind allerdings nicht besonders günstig, wenn es um das kosmobiologische Einstimmungsgesetz geht. Aber meine Pferde sind verschwunden, wahrscheinlich schon im Suppentopf irgendwo im Norden. Trotzdem, Deus ex Elysis wird über Deus ex Elysis siegen. Und so weiter nach Art dieses verrückten Helgi. Die wollen also tatsächlich die Kirche heute Abend. Das heißt, ich muss bleiben, um diesen Unfug zu verhindern. Ich besetze den Eingang und beobachte, hoffentlich dann mein letztes Band. Sind Sie? 4? 5? Ja. Aha. Der Kasten. Scheint ziemlich stabil. 1 Meter lang, 1,5 Meter breit ungefähr. Ob ein Kind drin ist? Reliquien? Sie sprengen die Bretter ab? Was rutscht da raus? Ein Metallkasten. Oxidiert. Fast wie Silber. Aber wohl Zink, muschelgrau. Sie wollen den Deckel losmachen. Helgi hebt die Arme, beschwörend. Großer Meister, jedes Leben, das nach deinem Willen in dieser Höhle schlummernd aufhaben sollte, bist du es durch Einschaltung des Einstimmungsgesetzes aufs Neue entzünden würdest. Nun ist die Stunde gekommen, da du seine Wiedergeburt in astrochemischer Vollkommenheit geschehen lässt und alle irdischen Bedingungen des leiblichen Daseins von Grund auf wandeln wirst. Jetzt werden deine gehorsamen Jünger den Deckel von diesem Schrein erheben. Guten Abend. Guten Abend. Niemand konnte von diesem Gruß zu später Stunde überraschter sein als ihr Vertreter. Freilich verschlug es auch allen anderen die Sprache, auch den Bioinduktoren. Da stand also mitten auf der Veranda plötzlich eine Dame mittleren Alters, recht würdevoll, dazu gesund und frisch, man möchte sagen eine in jeder Hinsicht reife Persönlichkeit. Im klassischen Burberry, einen sportlichen Schlapphut auf, die Flugreisetasche in der Hand. Sie stellte sich nicht vor, sondern ließ sich die Personalien der anderen nennen. Außer den meinen, und ergriff sofort in allem die Initiative. Sie zwang die Induktoren, den Zinkbehälter zu öffnen, dem ein ungewöhnlich großer, eingefrorener Lachs entglitt. Danach war der Spuk auf der Veranda schnell zu Ende. Die Frau trat wie die Herrin des Hauses auf. Ihren Befehlen gemäß suchten die Winterhirten nebst unseren Landsleuten schnell das Weite, nach Reykjavik, beziehungsweise nach Kalifornien, hieß es. Hiermit dürfte mein Bericht nun wohl zu Ende gebracht sein. Ich muss jedoch noch etwas klären. Gehören Sie auch zu diesen Leutchen? Oh nein, mit denen habe ich nichts zu tun. Aber dürfte ich vielleicht auch ein paar Worte mit Ihnen sprechen? auch wenn es schon so spät ist. Wer sind Sie doch noch? Ich vertrete hier den Bischof. Ach ja, ganz recht. Na bitte, kommen Sie doch rein. Ja, danke. Sie sind, glaube ich, ein vielversprechender junger Mann. Sie werden ganz bestimmt nochmal Bischof. Dieser frische Grabhügel da, ist denn das? Herr Dr. Sinfrin, ja. Er wurde dort vor 2 Tagen begraben. Haben Sie an der Beisetzung teilgenommen? Ja, in Vertretung des Bischofs. Wie verlief denn die Feier? Oh, das ging alles in Ordnung. Ich hörte erst vorgestern davon, in Paris, am Tage der Beisetzung. Natürlich hatte James allen telegrafiert, nur mir nicht. Ich bekam aber ein Telegramm vom alten Mowitz in London. Manche kommen spät, aber sie kommen. Und nun? Setzen wir uns doch. Danke. Ja, also es verhält sich so. Der Bischof hat mich ausgesucht, ausgerechnet mich, und hergeschickt, damit ich in diesem Sprengel eine Befragung durchführe, übrigens wegen einer ziemlich belanglosen Sache. Deshalb übrigens auch dieses Tonband hier. Ich möchte Sie nun auch etwas fragen, aber Sie dürfen mir auch ausweichend antworten, wenn Ihnen das angebracht erscheint. Ich habe nie mit wichtigen Dingen hinter dem Berge gehalten. Also, fragen Sie? Ja, zunächst mit Verlaub, wie heißen Sie? Wie ich heiße? Gudrun Simons Tochter. Meine Eltern besitzen hier in der Nähe einen kleinen Hof unter Koppeln. Also, jetzt kann ich überhaupt nichts mehr sagen. Aber da ist wohl nichts zu machen. Man fragt und fragt und die Antworten werden von Mal zu Mal unverständlicher als die Fragen. Am Ende steht man wie ein Idiot da. Bitte sehr, junger Freund. Der Bischof möchte dann vor allem etwas über Ihren Status erfahren. Status? Was ist das? Was Sie sind? Ich bin die Frau des Pfarrers hier. Das wusste ich nicht, dass es hier eine Pfarrersfrau gibt. Ich dachte, der Herr Pfarrer lebe für sich allein. Abgesehen von Fräulein Kollendorfer natürlich. Ich bin seine Frau. Ja. Waren aber ziemlich lange fort, oder? 35 Jahre. Das ist nicht lange. Wie im Nu verflogen. Sie haben eben für den Fisch quittiert, der in dem Zinkkasten war. Da zeichneten Sie, wenn ich recht gesehen habe, mit einem besonderen Namen. Der war aber etwas merkwürdig. Ach ja, ich merke es oft erst hinterher, dass ich mit diesem Namen unterschrieben habe. Das passiert mir schon mal, wenn ich Fisch annehme. Ich lebte früher einmal in einem spanischen Kloster und nahm an der Pforte täglich Fisch an. Man nannte mich dort Elena. Oh ja. Sie waren also Nonne? Also das war so. Ich habe mal ein paar Jahre lang in Buenos Aires ein Vergnügungsetablissement geleitet. Aber mir waren Vergnügungen stets zuwider, deshalb ging ich ins Kloster. Und als es soweit war, dass ich den Schleier nehmen sollte, entdeckte mein Beichtvater, dass ich wohl keine Jungfrau mehr wäre. Er selbst hatte natürlich übrigens mit solchen Sachen nichts zu tun. Mir war es allerdings ganz dadurch gegangen, zu erwähnen, dass ich verheiratet war und die Gattin eines Pfarrers da oben in Island. Sie haben wohl auch kein Mädchen namens Ua gekannt? Um Himmels Willen, junger Mann, von wem haben Sie denn das? Wie? Haben Sie da gelacht? Man nannte mich ja selbst Ua. Aber das merkte ich erst, als ich ins Leben hinausgekommen war. Aus einigem, was Sie sagten, schließe ich, dass Sie die Frau sind, von der erzählt wird, sie sei vor 3 Jahren im Ausland gestorben. Ja? Ich starb in dem Jahr. Das war das Jahr, als ich meine Ua verlor. Sie haben also Kinder verloren, gnädige Frau. Waren das Unfälle? Das wissen wir nicht, junger Freund. Gibt es bei Gott jemals Unfälle? Braucht man nicht allerhand Lebenserfahrung, gnädige Frau, um solche Fragen im Ernst überhaupt stellen zu können? Das ist wahr. Danken wir Gott, dass es Unfälle gibt. Erst durch sie lernt der Mensch Gott kennen. Nein, mir starben keine Kinder. Ich war es nur selbst, die starb und in ein anderes Haus umzog. In jenes andere Haus. Sie lachen. Die Frau in jenem anderen Haus lacht. Hm. was sagen Sie zu der Anschauung, dass Ihre Seele vor 3 Jahren in einen Fisch verzaubert und bis heute Abend oben auf dem Gletscher aufbewahrt wurde? Gott behüte und beschütze Sie, Sie Ärmster. Ich danke Ihnen. Aber ich weiß nicht, ob es sich lohnt, diese Antwort zu protokollieren. Eigentlich geht es ja dem Bischof, was Sie betrifft, nur um einen Punkt, alles andere ist Nebensache. Deshalb möchte ich gerne folgende Frage stellen. Trägt eine Frau wie Sie eigentlich keine Verantwortung? Hat sie keine Pflichten? Wie meinen Sie das? Ja, zum Beispiel, weshalb blieb die Pfarrersgattin nicht bei ihrem Pfarrer? Ein Bischof sollte das eigentlich verstehen. Darf ich Sie daran erinnern, dass wir hier in Island Lutheraner sind? Ich bin katholisch. Gläubige Katholikin? Ja, gläubige Katholikin. Sind Sie nie exkommuniziert worden? Ich bin christlich verheiratet und wurde nie geschieden. Ich habe die ganze Zeit meinen Ehemann gehabt, ihn geliebt und geachtet und außer ihm keinen anderen Mann. Aber warum sind Sie denn nicht bei Ihrem Gatten geblieben, den Sie doch liebten und hochschätzten? Lag Menschenraub vor? Oh, nicht doch, nicht doch. Wurden Sie vielleicht gestohlen? Ich wurde gekauft. War das Goodman Sinkman? Er legte das Geld auf den Tisch, ja. Kann man den Menschen kaufen? Jedenfalls kann man ein Hütemädchen zu einem Ausritt einladen, auch wenn sie mit einem Pfarrer verheiratet ist. Und man kann sie auch zu einem Ausritt rund um die Welt einladen. Und wenn sie dann nach einem Menschenalter zurückkehrt, ist sie niemals weg gewesen. Verzeihen Sie, dass ich das sage, aber ich habe Sie so verstanden, dass Sie mit 2 Männern gleichzeitig verheiratet waren. Ist das richtig? Wer hat das gesagt? Was für ein blühender Unsinn sprudelte aus einem so gescheiten jungen Mann hervor? Oh, ich beschuldige niemanden. Ganz im Gegenteil. Zu allerletzt Sie. Ich wurde nur hergeschickt wie jeder andere Esel auch, um nach Dingen zu fragen, die mich eigentlich nichts angehen und die mir völlig gleichgültig sind. Ich war nicht Goodman Seamans Frau. Ich bin seine Tochter. Gnädige Frau, wie sollen meine Vorgesetzten das verstehen? Seaman war britischer Staatsbürger. Er adoptierte mich nach britischem Recht. Ich bin sein einziges Kind. Entschuldigen Sie, dass ich nicht erfahren genug bin für diese Dinge. Sie tun mir ein wenig leid. Ich weiß nicht recht, wie ich es anfangen soll, damit Sie mich verstehen. Ein romantisches Mädchen. Wissen Sie, was das ist? Nein. Haben Sie nie mit einem romantischen Mädchen geschlafen? Das muss entsetzlich sein. Sie sind doch ein überaus ehrlicher junger Mann. Das nebenbei bemerkt. Aber trotzdem, so war das nun mal, mein Lieber. Dem steht nun einmal nichts im Wege, dass ein junges Mädchen, das soeben aus purer Romantik die Frau eines Pfarrers geworden ist, plötzlich hingerissen ist, wenn sie einem Weltmann begegnet. Aber obwohl ich so einfältig war, fiel es dem Mundi natürlich keinen Augenblick ein, um meine Hand anzuhalten. Er legte nur das Geld auf den Tisch und als er mich adoptiert hatte, schickte er mich nach Paris auf eine Nonnenschule, denn natürlich wollte ein solcher Mann keine dumme Tochter haben. Erst viel später, ich war schon über 20, wollte er mich eine Zeit lang zu seiner Geliebten machen, sozusagen zu seiner Entschuldigung. Doch da waren wir längst füreinander zu einer Art Luftwesen geworden, die man nicht fassen kann. Denn er war ständig in anderen Weltteilen und machte Gewinne. Und ich hatte bei den Nonnen Handarbeiten, Katechismus und deutsche unregelmäßige Verben gelernt und war katholisch geworden. Und die Romantik war ohnehin vorbei in Paris, einfach aus der Mode gekommen. Aber ich blieb natürlich trotzdem seine Tochter. Doch um bei Mundi zu bleiben, er war nie derselbe. Nachdem er mich seinem besten Freunde daheim in Island weggenommen hatte und um das wieder gut zu machen, setzte er mich schon in frühen Jahren zu seiner Alleinerbin ein. Ja, er war doch ein höchst bemerkenswerter Mensch. Er war ein wunderbarer Mensch. Niemand, der ihn kennenlernte, war nachher noch derselbe. Er war der Größte auf Erden. Gleich nach meinem Mann, Herrn Pastor John Primus. Aber er hatte keine Verbindung, keinen Kontakt. Wie, habe ich wieder falsch gehört, gnädige Frau? Hatte Professor Sinkman Keinen Kontakt? Mhm, der gute Mann, dieser wunderbare Mensch, stellen Sie sich vor, er hatte keinen Kontakt. Ach, und ich dachte, er hätte sogar Kontakt mit höheren Vernunftwesen in fernen Spiralnebeln. Ihm fehlte der Kontakt, von dem gesagt ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Körper und deinen Nächsten wie dich selbst. Haben Sie denn Kontakt, gnädige Frau? Wie alt sind Sie? 25. Ich bin 52. 25 und 52. Das ist derselbe Altersunterschied wie zwischen San Juan de la Cruz und Santa Teresa de Ávila, als sie sich zum ersten Mal trafen. Und wie ging es bei denen weiter? Jetzt gehen Sie zuerst einmal schlafen, lieber junger Freund. Oh, entschuldigen Sie, ich bin die zu weit. Die Sonne geht schon auf. Oh, das Eis ist schon fast ganz von Ihrem Fisch abgetaut, gnädige Frau. Hier auf der Veranda schwimmt alles. Sollten wir uns nicht wiedersehen, so danke ich Ihnen jedenfalls, dass ich Ihre Bekanntschaft machen durfte. Ja. Ich gehe jetzt also noch einmal packen. Mein Bus fährt nämlich um 11:45. Schön. Aber vorher sind Sie morgen bei mir zum Fischessen eingeladen, ja? Ach, wollen Sie verreisen, Herr Pastor? Nur eben über den Berg. Es geht um das Schnellgefrierhaus. Das tut's nicht mehr und ist auch sonst am Ende. Setzen Sie. Danke. Es hat aber soeben eine Million an Subventionen bekommen. Sie wollen es wieder in Gang bringen und ich soll mithelfen, damit die Maschinen wieder in Schwung kommen. Und der Jodinus holt mich. Sie wissen sicher, dass Gudrun Simons Tochter eingetroffen ist? Ach, sagte sie, dass sie so heiße. Ja, haben Sie sie denn nicht getroffen? Ich habe nur gesehen, dass da gestern Abend spät noch eine Frau kam. Müssen Sie denn unbedingt heute noch weg? Ich nehme an, dass diese Frau gekommen ist, um sie zu treffen. Jetzt dürfte ja wohl wieder alles in Ordnung sein. Ja, das ist bestimmt die beste Frau, die sich einer wünschen kann. Und Sie sind noch jung? Wollen Sie sich dieser Frau nicht annehmen? Ihre Frau? Der Frau, die gestern Abend gekommen ist. Der Frau, von der Sie sprechen. Ihre Uhr? Die Uhr, die jetzt gekommen ist, ist nicht die Uhr, die seinerzeit wegging. Denn eine Uhr kann erstens nicht weggehen und zweitens kann sie nicht wiederkommen. Hm. Es gibt keine andere Uhr als die, die immer bei mir war und mir nicht einen Augenblick gefehlt hat. Denn sie ist mit dem Atem meines eigenen Selbst in eins geflossen. Es bleibt nur, was zutiefst in dir selbst wohnt. Ob du auch aus einem Milchstraßensystem in ein anderes hinüberschwebst. Nichts kann es von dort wegbewegen. Ohne dass mich die Sache persönlich etwas anginge, Herr Pastor, möchte ich doch vorschlagen, dass Sie jetzt diese Dame begrüßen und die Schnellgefrierhäuser sich für heute sich selbst überlassen. Die Schnellgefrierhäuser gehen vor. Das ist eine Vereinbarung. Hm. Ich habe gehört, dass Schnellgefrierhäuser nicht rentabel sind. Wer hat da eine Vereinbarung getroffen und mit wem? Lassen wir die Toten ihre Toten begraben und wäre es auch nur für einen Tag. Alles Leben beruht auf Vereinbarung. Ich dachte, das wüssten Sie auch. Wir müssen vereinbaren, ob wir überhaupt leben wollen. Sonst gibt's Krieg. Ja, aber für mich geht's hier um einen Menschen, lieber Herr Bastogion, um eine Seele. Meiner Ansicht nach hat diese Seele immer Vorrang vor Schnellgefrierhäusern. Ich glaube, dass Schnellgefrierhäuser Gott näher sind als die Seele. Allerdings hängt das von der Vereinbarung ab. Schön, aber weshalb repariert man sogar Schnellgefrierhäuser, die sich niemals rentieren und von Zynikern auf Kosten der Allgemeinheit betrieben werden? Wenn ich ein kaputtes Schloss repariere, muss es dann Ihrer Meinung nach der Verschluss eines Tresors mit unersetzlichem Inhalt sein? Hinter dem Schloss, das ich zuletzt in Ordnung brachte, war ein getrockneter Rochen und drei Pfund Roggenmehl. Aber wenn du dich mit dem Leben als solchem abgefunden hast, macht es dir durchaus nicht weniger Spaß, ein solches Schloss zu reparieren, als das Schloss, In der Staatsbank, wo sich, wie die Leute glauben, das Gold befindet. Wenn du nur Maschinen in Schnellgefrierhäusern reparierst, die sich rentieren, dann bist du um dein Los als Mensch nicht zu beneiden. Was Sie da sagen, Herr Pastor, ist vielleicht, dass Poesie ausgezeichnet hat, aber leider wenig mit der Angelegenheit zu tun, die ich Ihnen gegenüber zur Sprache brachte, im Namen des Ministeriums. Und wer nicht in der Poesie lebt hier auf Erden, der überlebt auch nicht. Entschuldigen Sie, dass ich so früh auf den Beinen bin. Aber da meine Behörde mich nun einmal beauftragt hat, mich um allerhand Leute zu kümmern, die mich eigentlich nichts angehen, scheint es mir besser, wenn ich Ihnen sage, dass Herr Pastor John weggefahren ist. Und wohin ist Herr Pastor John gefahren? Der Herr Pfarrer ist weggefahren, um Schnellgefrierhäuser zu reparieren. Darf ich Ihnen übrigens eine Tasse Tee anbieten? Oh, vielleicht ja, denn ich habe heute noch nichts gegessen, außer ein bisschen Haifisch. Übrigens, ich habe Herrn Pastor John gesagt, dass Sie da sind. Ich will doch hoffen, dass mein Nonni nicht böse ist auf mich. Danke. Eigentlich ist es mir ja verboten, hier eigene Ansichten auszusprechen. Ich glaube aber doch, dass ich inzwischen den entscheidenden Punkt bei Herrn Pastor John begriffen habe. Er ist einer der wenigen Menschen, die so reich sind, dass sie es sich leisten können, arm zu sein. Sie sollten aber Ihren Tee trinken, solange er noch heiß ist, mein Lieber. Und ich möchte jetzt mal eben in mein Zimmer hinüber und mich etwas zurechtzumachen, Strümpfe anziehen und so weiter. Hier, hier ist noch ein kleines Buch für Sie. Schauen Sie doch mal hinein. Gedichte des heiligen Johannes vom Kreuz. Gedichte des heiligen Johannes vom Kreuz. Un noces que juntas amado con amada. Amadem, el amado transformada. Ist das etwa kein schönes Gedicht? Ja und nein. Könnten Sie sich etwas Schöneres vorstellen? Was haben Sie denn gegen dieses Gedicht einzuwenden? Oh, so gut wie nichts, jedenfalls nicht direkt. Es klingt so, als hätte es eine Frau gedichtet, die zärtlich an ihren Liebhaber denkt, mit dem sie eben geschlafen hat. Oder als ob einer vom anderen Ufer über einen anderen von derselben Couleur ein Gedicht schriebe. Oh nein, um Himmels Willen! Zu was für hässlichen Vorstellungen Sie fähig sind. So ein netter junger Mann. Dazu noch demnächst Bischof. Wissen Sie ja nicht, dass Juan und Teresa Heilige der höchsten Rangordnung waren? Verstehen Sie etwa nicht, dass hier die Seele mit Gott spricht? Ob in solcher Poesie nicht doch allerlei Gaukelei von Seiten des Heiligen steckt? Mais qu'est-ce que tu veux, mon petit? Ein bisschen Gaukelei ist immer dabei. Woher sollen denn die Heiligen und die Dichter sonst ihre Sujets nehmen, wenn nicht aus dieser Gaukelei? Aus einer Gaukelei in die andere. Und niemals nimmt der Mensch Vernunft an. Damit ich nicht vergesse, da Sie vermutlich eine Heilige und Puritanerin zugleich sind, möchte ich Sie noch etwas fragen, ehe wir uns trennen. Nur eine Kleinigkeit. Wenn nichts mehr richtig oder falsch ist, weshalb sind wir Menschen dann überhaupt ins Dasein getreten? Und was sollen wir dann noch tun? Warum zerbrechen Sie sich darüber den Kopf, mein Bester? Wenn auf den menschlichen Verstand kein Verlass mehr ist, woran soll man sich denn dann halten? Wollen Sie nicht lieber versuchen, an der menschlichen Torheit teilzunehmen? Das ist sicherer. Aber vergessen Sie nicht, dass Sie es von ganzem Herzen tun müssen. Und von ganzem Herzen und von ganzem Herzen. Ach, und was war doch das Dritte? Ja, schauen Sie die Vögel in der Luft. Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Wie haben Sie das bloß fertiggebracht? Was? Sich dieses Aussehen zu bewahren, diesen Teint, diesen Schimmer im Haar. Oh, langsam, langsam, liebe Freund. Man soll einer Frau meines Alters nie zu viel sagen. Vor allem nicht über ihre Haut und ihr Haar. Das könnte sie durcheinander bringen. Wie Sie wohl wissen, werden wir wegen unserer Haut gejagt. Im Übrigen habe ich etwas Make-up aufgelegt, bevor Sie kamen. Mir ist klar, dass Sie meine Mutter sein könnten und dass Sie mir keinerlei Antworten über sich selbst schulden. Und dennoch, Ich weiß auch, dass Sie mehr als ein Leben geführt haben und mehr an Enttäuschungen und Kummer hinter sich haben als die meisten anderen Menschen. Wie bringen Sie es nur fertig, den Kopf trotzdem oben zu behalten? Ich spiele blind. Soll das bedeuten, dass jemand, der das Spiel nicht allzu ernst nimmt, auch nicht enttäuscht werden kann? Wissen Sie, dass die Vögel meinen Fisch gefressen haben, während ich schlief? Ach ja, was diese Lebenserwecker da gemacht haben, war sowieso eine ziemlich verunglückte Fortsetzung der Ostergeschichte, finden Sie nicht? Ja. Jetzt muss ich Sie also stattdessen zum Essen bei mir nach Hause einladen. Vielen Dank, aber das geht nicht. Mein Bus fährt gegen 12. Ich nehme Sie natürlich in Mundis Imperial mit. Herzlichen Dank, gnädige Frau, aber ich fahre mit dem Linienbus. Alles andere könnte missdeutet werden. Da war allerdings noch eine Sache, die ich Sie gern fragen möchte, ehe ich mich verabschiede. Ich frage aus reiner Neugierde. Das möchte ich betonen und Sie brauchen auch nicht zu antworten. Schießen Sie los. Als wir uns das erste Mal sahen, sagten Sie, so als ob es gar nichts wäre, dass Sie eine Zeit lang in Südamerika ein Haus geleitet hätten. Geschah das damals aus freien Stücken? Es war ein ausgezeichnetes Haus. Und Sie fanden das nicht unmoralisch? Im Gegenteil. Man sah dort nie einen Betrunkenen. Aber im Übrigen war es ziemlich langweilig. Keinerlei Perversitäten? Alles höchst normal und schrecklich katholisch. Eben die Kehrseite des Katholizismus. Was ein Bordell ist, habe ich aber erst richtig verstanden, als ich zu den Nonnen kam. Darf ich feststellen, dass nach Ihrer Auffassung Unzucht und Klosterleben irgendwie dasselbe sind? Das möchte ich nun wieder nicht behaupten. Aber bei uns hier werden die Vorschriften über das Liebesleben entweder von Kastraten oder von impotenten Greisen gemacht. Das nehme ich ins Protokoll auf, gnädige Frau. Ja. Und fügen Sie hinzu, was für ein Glücksfall es ist, wenn eine Frau, die sich schon lange keiner weiblichen Gefühle mehr fähig glaubte, Gelegenheit bekommt, mit einem höflichen und wohlerzogenen jungen Mann zu sprechen. Starren Sie mich doch nicht so an. Sagen Sie lieber etwas. Wohin soll es gehen, gnädige Frau? Wieso? Sie boten mir an, mich in Ihrem Wagen mitzunehmen. Wohin? Wohin Sie wollen. Es geht nichts über einen höflichen Begleiter. Wenn ich nun aber Lust verspürte, umzukehren auf meinem Lebensweg und mich Ihnen anzuschließen, bis ans Ende der Welt, würden Sie dann auch annehmen, ich täte das aus Höflichkeit? Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass ich zu meinem Mann hergekommen bin? Und habe ich Ihnen nicht gesagt, dass der Herr Pfarrer weggefahren ist, schnell Gefrierhäuser reparieren? Wissen Sie nicht, ob ich nicht vielleicht ein Gespenst bin? Dann erst recht. Gespenster haben une mauvaise odeur. Aber Sie, dieser Duft. Oh, du lieber Gott, was redet dieses Kind da? Ich werde ganz rot. Es geht mir nichts ums Reden. Mir genügt, dass ich Sie gefunden habe. Ich bleibe auch ohne etwas zu sagen bei Ihnen. Auch wenn ich eines Tages im Rollstuhl lande? Ein Rollstuhl tut nichts zur Sache. Auch wenn Sie eines Nachts mit mir geschlafen haben? Ich bin Puritaner. Nein, wie schrecklich. Nein, wie schrecklich, wenn man dieses Kind reden hört. Gott beschütze Sie, Puritaner. Wo haben Sie bloß das Wort her? Haben Sie sich noch nie verliebt? Nicht sehr. Wenigstens. Ein bisschen? Ja, ein bisschen schon. Und wie ging das dann? Oh, ich war immer schüchtern. Nicht alle Männer bringen die Grausamkeit auf, die man braucht, um in die Ehe einzutreten. Ach, jetzt habe ich sicher nichts als dummes Zeug geredet, denn ich habe ja gar keine Erfahrung mit Frauen. Ich stehe jetzt sofort auf und mache, dass ich fortkomme. Ja, aber verstehen Sie denn nicht, dass Sie mich erweckt haben, Mann? Es ist Ihre Schuld, dass mein Gefühl nach langem Schlaf wieder erwacht ist. Du bist an die gebunden, die du geweckt hast. Du sollst mir bis ans Ende der Welt folgen. Jetzt krieg ich dich nackt. Ein Tag. Ein Fest. Ja, das Glück. An einem solchen Tage lächelt es den Sterblichen entgegen, sagt man. Jetzt geht es fort. Wohin? Nach Hause, sagt sie, ans Ende der Welt, sagt sie. Der Gletscher drüben in der Abendsonne ist wie ein großer Terrinendeckel mit einem goldenen Rand. Er deckt die Geheimnisse der Welt sicher zu. Weh, wenn er sich bewegte und die Maus springe heraus. Und mein Bericht? Die Einhaltung des Christentums am Fuße des Gletschers? Na ja, der ist jetzt abgeschlossen, was mich betrifft. Und diesmal wirklich endgültig. Noch mehr ist mir ins eigene Blut gegangen. Ich wurde doch selbst Urheber unbekannter Dinge. Und welches Schicksal verschlug mich ahnungslos in den Wagen einer solchen Frau? In welche Rätsel werde ich hineingezogen? War die Umarmung dieser Frau vielleicht das Ziel der Ziele, der einzige Zufluchtsort, der Sicherheit auf Erden schenkt? Oh Gott, wer bin ich? Und wer hat mich bloß verhext, dass mir begegnet ist, was Goethe suchte und nicht fand? Das ewig Weibliche in leibhaftiger Gestalt. Ich Tor, erbarmungswürdig schwach, wie die Schneeammer im Marsch. Zu mir sprechen nun alle Frauen der Welt aus einem Munde. Die Jungfrau Mutter mit dem Jesusknaben, die Venus von Willendorf mit nacktem Steiß, die Hundegöttin der Mythologie, Ibsens Schicksalsfrau, aber vor allem Theresia vom Kinde Jesu, die heilige Äbtissin aus Spanien, auf ihrer Suche nach einem neuen Johannes vom Kreuz. So, da wären wir also. Endlich. Das ist unser Hof. Die verfallene Karte da, auf dem Hügel? Ja, hier bin ich zu Hause. Und nun wird's auch Zeit für uns. Gleich ist es dunkel. Ich schlüpfe schon mal schnell ins Haus, wecke Vater und Mutter und frage, ob ich heute Nacht einen netten jungen Mann bei mir haben darf. Und dann räume ich auf und mache das Bett und Feuer in der Küche. Ich backe uns auch schnell frisches Brot. Kannst dich ja so lange auf die Gartenmauer setzen, Liebster, ja? Bin bald wieder da. Ist das das Ende der Welt? Na? Uhr! Uhr, wo bist du? WDR 3, Bühne Radio. Im Rahmen des Radioschwerpunkts Feuer und Eis, Island in WDR 3 und WDR 5, hörten Sie Christentum am Gletscher von Halldór Laxness, aus dem Isländischen übersetzt von Franz Seewald. Es sprachen Febi Peter Fricke, Pastor Jón Primus, Thomas Holzmann, Bischof Wolfgang Büttner, Dr. Singmann Peter Bassetti, Ua Carmen Renate Köper, Korlendorfer Irmgard Först, Fina, Gustl Hallenke und Helgi Theo von Alst. Technische Realisation Heinz Klein und Maria Mierländer. Regieassistenz Georg Beres. Die Regie hatte Heinz-Dieter Köhler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1982. Dramaturgie und Redaktion Wolfgang Schiffer.